Soziale Leistungen wurden zur Verfügung gestellt. Von Betriebsrenten über Gesundheitsversorgung und Versicherung bis Unfallschutz und allgemeine Daseinsvorsorge, Immobilienentwicklung für Arbeitersiedlungen und Förderung des Vereinswesens für die Arbeiter, Angestellten und deren Familien. Als Bismarck die Sozialversicherung erfand, waren ihm die großen Unternehmer in den boomenden Zentren des Ruhrgebiets längst vorausgeeilt. Und in anderen Ländern lief es nicht anders. Das Ergebnis war, dass das Kaiserreich und die anderen großen europäischen Nationen zu Beginn des 20. Jahrhunderts wohlhabend und mittelständisch geprägt waren und ohne die unsinnigen Zerstörungen und Verwerfungen des Krieges auch die sozialen Spannungen weiter reduziert worden wären. Der Markt reduziert in Wahrheit die Ungleichheit in Einkommen und Vermögen. Nur nicht über Nacht. Man muss ihn halt wirken lassen. Verarmt hat die Menschen dann ab 1914 ganz sicher nicht der Markt, sondern die staatliche Kriegstreiberei und die sozialistische Kriegswirtschaft. Nicht umsonst diente das Kriegswaffenbeschaffungsamt des Deutschen Kaiserreiches der Sowjetunion als Vorbild bei der Organisation ihrer Zentralplanungsbehörde Gosplan. Ein Übriges taten die nach der Revolution einsetzenden sozialistischen Experimente. Die Wahrheit ist also, die Marktwirtschaft macht die Menschen wohlhabend, der Sozialismus verarmt die Menschen. Legende Nummer 6. Der Kapitalismus führt zu immer größerer Ungleichheit. Das ist ungerecht. In diesem Satz stecken gleich zwei Irrtümer. Erstens, dass der Kapitalismus, also die Marktwirtschaft, Ungleichheit schafft. Und zweitens, dass Ungleichheit ungerecht ist. Die Produktion von Gütern benötigt stets beides. Kapital, Güter und Arbeit. Selbst eine immer weiter automatisierte Produktion als Ergebnis einer langen Zeit des technischen Fortschritts kommt nicht ohne menschliches Zutun aus. Was sich verändert, ist immer nur der Charakter dieses menschlichen Zutuns. Je geringer die technologische Basis der Produktion von Gütern, desto mehr manuelle Tätigkeiten sind erforderlich. Betrachtet man die Produktionsfaktoren, die die immer weiter verästelte Arbeitsteilung bestimmen, so haben wir im Prinzip drei Dinge. Kapital, Arbeit und Wissen. Wissen muss immer im Kopf von Menschen stattfinden, damit es überhaupt zum Einsatz kommen kann. Das gilt auch in der digitalen Welt, denn selbst ein Computer, der sich selbst programmieren könnte, was es noch nicht gibt, bräuchte einen menschlichen Anstoß der Entwicklung. Aus diesem Grund spricht man von Humankapital, welches durch Bildung, Training und Praxis erworben wird. Der Mensch sammelt im Lauf seines Lebens Humankapital an und erhöht dadurch seinen Wert im Produktionsprozess. Je verästelter der Prozess der Arbeitsteilung und je komplexer damit der Prozess der Produktion, desto mehr Humankapital ist erforderlich. Seine relative Knappheit steigt also ständig an, solange technischer Fortschritt stattfindet, während Bildung sein Angebot erhöht. Die zweite Frage ist, wie verhält sich die relative Knappheit von Kapital und Arbeit zueinander? Was knapper ist, wird einen höheren Preis erzielen. Das bedeutet, in einer Situation der Kapitalknappheit im Sinne produktiver Mittel wird Kapital besser bezahlt, während es in einer Situation relativer Knappheit von Arbeit umgekehrt ist. Aus diesem einfachen Zusammenhang können wir erkennen, wie die Früchte der Arbeit im Zuge der Entwicklung einer Marktwirtschaft unterschiedlich verteilt werden. Das entspricht auch dem historischen Bild, das wir vom Beginn der industriellen Revolution um das Jahr 1800 bis heute beobachten können.